طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, Barakallahu fikum, und wir machen weiter mit dem Buch des Gebetes. Und wir sind bei Kapitel 15, Bab Salatu al-Kusuf, Sonnenfinsternis und Mondfinsternis Gebet. Wir werden inshallah die Hadithe erklären, die damit verbunden sind. الحديث الثالث والستين بعد الأربعمائة عن المغيرة ابن شعبة قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف متفق عليه أي عند البخاري ومسلم. يقال كسفت الشمس وبفتح الكاف وتضم نادرا وانخسفت أو انكسفت و اختلف العلماء في اللفظين هل يستعملان في الشمس والقمر أو يختص كل واحد بلفظ، فقيل أن الخسوف للقمر والكسوف للشمس، ولكن في رواية خسفت الشمس، وأيضا نسب الكسوف للقمر، والكسوف التغيير إلى السواد، والخسوف النقصان. الخسوف هو النقصان والكسوف هو التغيير إلى السواد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. إبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو ابن مارية القبطية رضوان الله عليها. إبراهيم كان تقريبا سنة ونصف فمات، فلما مات انكسفت الشمس، فقالوا انكسفت الشمس لموته. كان الناس تظن قبل الإسلام أن الكسوف والخسوف يكونان لموت أحد أو لحياته عليكم السلام، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان يعني علامات أو علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله سبحانه وقدرته، ولكن هذه آية آيتان لتخويف الناس. قال تعالى وما نرسل الآيات بالآيات إلا تخويفا، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف، يعني ادعوا الله وصلوا، ادعوا الله سبحانه وتعالى ما ينكشف عنكم هذا، وصلوا لله سبحانه وتعالى حتى ينكشف الكسوف. وفي رواية عند البخاري فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وهذا الحديث 464. بارك الله فيكم. Wir reden über Sonnenfinsternis und Mondfinsternis Gebet. Al-Mughira ibn Shu'bah radhiyallahu anhu sagte, es gab Sonnenfinsternis zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Tag, an dem Ibrahim, der Sohn von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, gestorben war. Die Leute haben gesagt, dieses Sonnenfinsternis ist, weil Ibrahim verstarb. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Mond oder die Sonne und der Mond sind Zeichen von Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Es passiert kein Mondfinsternis wegen Sterbens einer Person oder Leben einer Person. Und wenn ihr die beiden seht, dann bittet Allah subhanahu wa ta'ala und betet, bis das zu Ende ist. Das wird bis das Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis zu Ende ist. Barakallahu fikum, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, das heißt, etwas wird schwarz oder etwas wird weniger. Das ist Al-Kusuf und Kusuf im Arabischen. Und im Arabischen benutzt man zwei Wörter dafür. Einmal heißt das Al-Kusuf und einmal Al-Khusuf. Beide, aber beide haben die gleiche Bedeutung. Wallahu ta'ala ala ala. Ibrahim war der Sohn von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und seine Mutter ist Maria al-Qibtiyya, radhiyallahu anha. Ibrahim war 18 Monate geworden und er starb. Als er starb, gab es Sonnenfinsternis. Die Leute haben so gedacht, dass dieses Ereignis nur deswegen war, weil Ibrahim gestorben ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihnen, nein, das sind Zeichen, der Mond und die Sonne sind Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt kein Finsternis wegen Tod einer Person, Todes einer Person oder wegen Lebens einer Person, sondern das sind Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, damit die Leute Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Damit die Leute Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wenn sowas passiert, dann sollte man Bittgebet machen und beten. In einer anderen Überlieferung bei Bukhari, und das ist Hadith 464, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, فَصَلُّوا وَدْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ. Das wird betet und macht Bittgebet, bis das aufgehoben wird, was ihr gehabt habt. Das ist bezüglich Barakallahu fikum Sonnenfinsternis. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة بارك الله فيكم هنا أنه يجهر بالقراءة أنه يجهر بالقراءة قول لأهل العلم. القول الآخر أنه يسر بالقراءة. القول الثالث أنه مخير بين الجهر والإسراء. والقول الرابع أنه يسر في الشمس ويجهر في القمر وكله جائز. ولكن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف. جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فهو الراجح والله تعالى أعلى وأعلم. لأنه أيضا في رواية أخرى ثم قرأ وجهر بالقراءة في عند الترمذي. وفيه بارك الله فيكم أن الصلاة ركعتين أن الصلاة ركعتان أن الصلاة ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان ركوعان وسجودان لقول عائشة رضي الله عنها فصلى أربع ركعات في ركعتين أربع ركعات في ركعتين يعني صار في الركعة الواحدة ركعتان وهذا سيأتي. ثم بعث مناديا يقول الصلاة جامعة أي يدعى إلى صلاة الكسوف ويقال الصلاة جامعة الصلاة جامعة. بارك الله فيكم عائشة رضي الله عليها berichtet, dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in zo'n finsternisgebed luid reciteerd had. Want hij had vier raka'a, vier ruku'a, vier verbeugingen in twee raka'a gebeten en vier niederwerfingen. Dat heet, en dat is bij al-Bukhari Muslim. En er gibt een andere überliefering. De profeet had iemanden beauftragt, dat hij zegt, as-salatu jami'a. Dat wil dat gebed is gemeenschappelijk. Gemeenschapsgebed. En dat is hier, barakallahu fikum, nogmaals. Er gibt hier bestimmte Sachen, wat we lernen kunnen. Barakallahu fikum. Dieses Gebet wird laut. In diesem Gebet wird laut rezitiert. Aber hier haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Manche Gelehrten sagen, man macht das immer. Laut rezitieren. Ob das Mondfinsternis ist oder Sonnenfinsternis. Die zweite Ansicht ist, dass er immer leise rezitiert, weil man ein Hadith von Ibn Abbas genommen hat. Drittens, der Imam kann laut rezitieren oder kann leise rezitieren. Viertens, in Sonnenfinsternis macht er leise und Mondfinsternis macht er laut. Das sind vier Ansichten. Allahu a'lam. Aber hier diese Ansicht, die erste Ansicht, dass er laut rezitiert oder auch wenn er leise rezitiert, kein Problem. Aber laut rezitieren ist hier der Beweis klar. Der Prophet hat laut rezitiert. Dann barakallahu fikum auch in diesem Hadith. Das Gebet besteht aus zwei Raka'a. Und in jeder Raka'a nicht nur ein Ruku', sondern zwei. Zwei Ruku'. Und das kommt nachher, barakallahu fikum, wie er das gebetet hat. Und man sagt, As-salatu jami'a. Also man macht kein Adhan, kein Iqama, sondern man sagt, As-salatu jami'a. Damit die Leute kommen. Al-Hadith al-Sadis wa al-Sittim al-Arba'mi'a wa an Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qal, in khasafat al-Shamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fa salla, fa qama qiyaman tawila, nahwa min qira'ati surat al-Baqara, ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس متفق عليه واللفظ للبخاري. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله طبعا في رواية لمسلم عفوا أولا صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات ثماني ركعات في أربع سجدات. صلاة الكسوف بارك الله فيكم اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال أنها سنة ومنهم من قال بوجوبها واختلف أهل العلم في صفتها. فالجمهور يعني أغلب أهل العلم أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان والسجود سجدتان كغيرها، وهذا قاله الإمام مالك والشافعي، وقال غيرهم غير ذلك. بارك الله فيكم، قالوا أكثر من ذلك. فكيف تصلى هذه الصلاة؟ الإمام يكبر، يقرأ قراءة طويلة، يركع، يبقى في الركوع طويلة ثم يرفع من الركوع، يقرأ مرة أخرى الفاتحة من القرآن ولكن ليس في طول القراءة الأولى، ثم يركع مرة ثانية أقصر من الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد، يطيل في السجود، يجلس يسجد ثم يقوم، يقرأ يركع، يرفع من الركوع، يقرأ يركع يرفع يسجد، يجلس يسجد، يعني ركوعان في كل ركعة. ولكن في رواية لمسلم بارك الله فيكم، صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات، أي ركوعات، أي في كل ركعة 4 ركوعات، فيحصل في الركعتين 8 ركوعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، أي مثل رواية ابن عباس. وله عن جابر أي لمسلم صلى 6 ركعات ب4 سجدات، يعني صار في الركعة 3 ركوعات. ولأبي داود عن أبي ابن كعب صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. فإذا صار عندنا كيفيات، كيفيات. الأولى ركعتان، الكيفية الأولى أو الصورة الأولى، ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهذا أصح ما بالفعل. الثانية ركعتان أيضا ولكن في كل ركعة 4 ركوعات، والثالثة ركعتان في كل ركعة 3 ركوعات، والرابعة ركعتان يركع في كل واحدة 5 ركوعات، يعني صار عندنا 2 3 4 5. قال بعض المحققين من العلماء هو مخير في أي صفة يأخذ، ولكن بارك الله فيكم الصحيح أنه ركعتان، أنها ركعتان، والركعة الواحدة فيها ركوعا، والله تعالى أعلم وأعلم. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، خطب الناس، طبعا عند الأحناف قالوا ما في خطبة، لكن خطب النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ من عذاب القبر، وتعوذ من فتنة المسيح الدجال، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، حديث في 166 ابن عباس رضوان الله عليه sagte es gab Sonnenfinsternis zur Zeit vom Propheten Muhammad sallam. Der Prophet Muhammad sallam hat gebetet. Er stand im Gebet lange. Er hat sozusagen lange rezitiert, wie ungefähr von Surat al-Baqarah. Dann hat der Prophet Muhammad sallam Ruku' gemacht. Der hat auch so lange gemacht, wie sein Stehen. Dann stand er wieder auf, sallallahu alaihi wasallam, von Rukur. Und er hat nochmal gelesen, aber weniger als die erste Lesung. Und dann hat er nochmal Rukur gemacht, sich verbeugt. Weniger als der erste Rukur. Und dann stand er zurecht. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sujud gemacht. Und er hat das so 2-mal gemacht, bis die Sonne zu sehen war. Und dann hat er eine Rede gehalten. Das war Al-Bukhari Muslim. Bei Muslim, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gebetet, als die Sonne, als Sonnenfinsternis gab, 8 Ruku'at, das wird 8 Verbeugungen. In 4 Niederwerfungen. Das ist 8 Verbeugungen. Nicht 4, 8 Verbeugungen. Und 4 Niederwerfungen. Ein Hadith von Ibn Abbas Ein Hadith von Ibn Abbas. Der Prophet Muhammad sallam hat zwei Verbeugungen in jeder Raka. Das sind vier Verbeugungen und vier Niederwerfungen. Hadith 467, Ali radhiyallahu anhu, Imam Muslim sagte auch, Ali hat das gleiche gesagt wie Ibn Abba, die Überlieferung bei Muslim von Ibn Abbas. Der Prophet hat in jeder Raka vier Verbeugungen gemacht. Und auch bei Muslim von Jabir, der Prophet hat sechs Verbeugungen im Gebet gemacht. Das wird in jeder Raka drei Verbeugungen. Und bei Abu Dawud, der Prophet hat fünf Verbeugungen in jeder Raka gemacht. Das heißt, wir können daraus lernen, es gibt die Überlieferung. In jeder Raka zwei Verbeugungen und zwei Niederwerfungen. Es gibt drei Verbeugungen und zwei Niederwerfungen in jeder Raka. Das heißt, zwei Raka, drei und drei, sechs. Dann die dritte, vier Verbeugungen in jeder Raka. Und die fünfte, oder die vierte Meinung, fünf Verbeugungen in jeder Raka. Die fünf Verbeugungen ist eine schwache Überlieferung. Dann bleibt für uns zwei, drei, vier. Die meisten Gelehrten haben gesagt, nein, die richtige ist die zwei. Das sind zwei Verbeugungen in jeder Raka. Andere haben gesagt, das ist Sunna, da kann man machen, was man will. Das heißt, da kann man mehr machen. Aber was ist Urteil von diesem Gebet, von Salat al-Kusuf? Von Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis Gebet? Manche Gelehrten sagen, das ist Sunna, das ist sozusagen empfehlenswert, erwünscht. Aber andere sagen, nein, das ist eine Pflicht. Das ist eine Pflicht, weil der Prophet Muhammad s.a.w. die Leute zum Gebet aufgerufen hat. Und er hat gesagt, betet. Und das ist, wallahu ta'ala a'lam, die richtige Ansicht, dass dies Pflicht ist, weil der Prophet Muhammad s.a.w. damit befohlen hat. Und weil auch die Religion, in der Religion, wir wissen, wenn uns etwas passiert, was uns sozusagen, was nicht normal ist, dann sollte man Allah subhanahu wa ta'ala bitten und dann sollte man beten für Allah subhanahu wa ta'ala. Nach dem Gebet hat der Prophet Muhammad s.a.w. eine Rede gehalten, salawatullahi wa salamu alayhi. Al-Hadith 70 بعد الأربعمية وعن ابن عباس صلى الله عليه وسلم قال ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. هذا بارك الله فيكم الحديث ضعيف جدا ضعيف جدا. في 170 ابن عباس sagte als die immer wenn der Wind wehte saß der Prophet Muhammad s.a.w. auf seine Knien und er sagt, oh Allah, mach das für uns eine Barmherzigkeit und keine Strafe. Diese Überlieferung, Barakallahu fikum, diese Überlieferung ist sehr schwach. Sehr schwach. طبعا يعني هي فقط من باب الدعاء انه اللهم ليش الريح ايضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى من هذا الباب يعني الدعاء. وعنه رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات وقال هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب نحوه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذلك في الزلزلة ولكن لا يثبت بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني مثل هذه الصلاة إلا بارك الله فيكم في صلاة الكسوف. في عند أن زبسك ابن عباس auch erzählte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in ein Erdbeben, es gab ein Erdbeben und der Prophet hat zwei Raka gebetet wie Salat al-Kusuf. Das bedeutet drei dabei Verbeugungen in jeder Raka. Und er sagte, das ist das Gebet für die Zeichen Allahs, das wird die Weltereignisse, wenn was passiert. Und deshalb hat er hier, der Autor, rahimahullah ta'ala, hat auch das Hadith von dem Wind erwähnt. Das ist als Sturm gab, der hat gebetet. Und der Schafi'i hat sowas. Aber bei Al-Bayhaqi und sowas, da kann man nicht, barakallahu fikum, das bestätigen, ob diese Hadithe authentisch sind. Aber allgemein, unser Thema, barakallahu fikum, unser Thema ist Salat al-Kusuf. Salat al-Kusuf. إذن صلاة الكسوف كيف تصلى بارك الله فيكم صلاة الكسوف كيف تصلى صلاة الكسوف تصلى ينادي لما يرى الناس انتبهوا الآن نحن انتهينا من الأحاديث حتى نختصر جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أولا صلاة الكسوف والخسوف هي للرجال والنساء و الأفضل أن تصلى جماعة حتى لو صلى الإنسان فرد يجوز لوحده ولكن الأفضل أن تصلى جماعة ثم بارك الله فيكم هي بغير أذان ولا إقامة بلا أذان ولا إقامة ينادي المؤذن أو يعني الإمام يأمر فينادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة فيجتمع الناس للصلاة مثل وقتنا وين بدك تنادي الصلاة جامعة إنما الناس تعلم أنه في مثلا كسوف فإذا رؤي الكسوف طب إذا ما رأيناه مو واجب عليه إذا ما رأيناه مو واجب ولكن إذا رأى الإنسان الكسوف فيذهب إلى المسجد يصلى في المسجد يصلي الإمام ركعتين ولكن في كل ركعة ركوعان وسجودان بعد ما ينتهي الإمام يخطب الناس يذكر الناس ويدعو وكذلك من السنة في الكسوف أن يتصدق واحد يتصدق طبعا هناك روايات ما ذكرها المؤلف هنا ما ذكرها المؤلف وأن موجودة في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد يعني تأخر في الصلاة فقال يا رسول الله رأيناك تأخرت تكثفت أو تكعكعت يعني تأخرت فقال أتاني قطف من الجنة عنقود من الجنة وأردت أن أخذه ولو كنت أخذته كان أكل منه كلكم ورأيت الجنة ورأيت كذلك النار النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أرى أفظع من هذا المنظر قط النار ثم قال ورأيت أغلب أهل النار من النساء فقالوا لماذا يا رسول الله قال لأنهم يكفرنا قالوا يكفرنا بالله قال يكفرنا العشير ولو أن أحد يعني عمل للمرأة دائما خير تقول له ما رأيت منك خيرا قط فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما يصير الكسوف والخسوف بارك الله فيكم بالصدقة وبالتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يذكر الناس بهذه المسألة وأهم شيء أن الشمس والقمر لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد من الناس بارك الله فيكم دام فيتو عندكم صلاة الكسوف فصل صلاة الكسوف نجد دي أوتر هتنش على حديثة هي erwähnt die bei Al-Bukhari mindestens sind. Salat al-Kusuf oder Salat al-Khusuf, das ist ein spezielles Gebet. Es gibt zwei Ansichten von den Gelehrten. Manche sagen, Salat al-Kusuf, die sind so ein finsteres und mundfinsteres Gebet. Da sagen sie, das ist empfehlenswert. Andere sagen, das ist Pflicht und eigentlich wenn man die Beweise richtig betrachtet, da kommt man zu diesem Ergebnis. Das bedeutet, zu diesem Ergebnis, dass Salat al-Kusuf und al-Khusuf Pflicht sind und nicht nur empfehlenswert. Salat al-Kusuf und al-Khusuf werden in der Gemeinschaft gebetet. Wenn man in Gemeinschaft nicht beten kann, dann kann man auch allein beten. Da kann man allein beten. Frauen können beten, auch Männer. Das ist für Männer und Frauen. Und wenn man sonst Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis betrachtet hat, gesehen hat, angesichtet hat, dann sollte man beten. Sollte man beten. Aber wenn man das nicht angesichtet hat, dann braucht man nicht unbedingt zu beten. Wenn der Imam das beten will, dann ruft der Muaddin aus Salatu Jamia. Das Gebet ist gemeinschaftlich. Also wir beten alle zusammen. Und dann betet der Imam lang, lang. Und er betet zwei Rak'a. Im ersten, in jeder Rak'a gibt es zwei Verbeugungen. Nicht nur ein Rukur, sondern zwei. Er liest Al-Fatiha und ist vom Koran lang. Dann macht er Verbeugen, auch lang. Dann steht er wieder auf, betet Al-Fatiha und auch etwas vom Koran, macht er noch Verbeugung, steht und dann macht Sujud, Niederwerfung. Der macht das zweimal. Danach Barakallahu fikum, danach hält der Imam eine Rede, der erzählt den Leuten über diese Ereignisse, dass Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis nicht deswegen da sind, weil jemand gestorben ist oder weil jemand geboren ist, sondern das sind Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns diese Zeichen, damit wir ihn fürchten, damit wir aufpassen. Das heißt, diese Regeln, die sind jetzt nicht mehr in Ordnung. Und das kann sein auch, weil die Leute, das kann sein, dass der letzte Tag auch kommen wird, die Leute müssen Allah fürchten. Das heißt, es gibt immer eine Regel, weil die Menschen schlecht gemacht haben, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt ihnen ein Zeichen. Oder weil Allah subhanahu wa ta'ala ihnen zeigen will, dass er alles tun kann, subhanahu wa ta'ala. Dass er der einzige Gott und Schöpfer ist, der einzige Lenker ist, subhanahu wa ta'ala. Der zeigt ihnen diese Zeichen. Wenn der Imam dann zu Ende gebetet hat, der hält diese Rede und er sagt auch zum Beispiel, suche Zuflucht bei Allah vor der Peinigung im Grab, suche Zuflucht vor der Fitna-Versuchung von Al-Masih al-Dajjal, von dem Lügner. Und der Imam ruft die Leute dazu, dass sie für Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Es gibt auch natürlich Überlieferung, dass der Prophet Muhammad s.a.w. länger gemacht hat im Gebet und er hat seine Hand so gezeigt mit seiner Hand. In einer Überlieferung, dass es ein Djinn wollte, der Prophet Muhammad s.a.w. mit Feuer was machen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihn festgehalten. Und in einer anderen Überlieferung, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, das bei Al-Bukhari, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, während ich gebetet habe, dann habe ich das Paradies gesehen und ich habe so ein Weintrauben, wie heißt das? Zusammen. Erebe, ja. Ich habe das gesehen und da wollte ich das nehmen. Und hätte ich das genommen, oder der hat nicht genau Weintrauben gesagt, sondern das ist auch gut. Das wird Rede von Früchten von Paradies. Hätte ich das genommen, dann hättet ihr alle davon gegessen. Und ich habe auch die Hölle gesehen. Und das war ein schrecklicher Blick. Das bedeutet, die Hölle ist so schrecklich. Das macht Angst. Und ich habe in der Hölle gesehen, dass die meisten Frauen sind. Dass die meisten Frauen sind. Dann sagte man, oh Prophet, warum sind die meisten Frauen? Der hat gesagt, weil sie verleugnen und verweigern. Da hat man gesagt, sie verleugnen Allah und seinen Propheten oder verweigern Allah und seinen Propheten. Der hat gesagt, nein, sie verleugnen Al-Ashir, den Partner. Und wenn jemand einer Frau immer Gutes getan hat, dann sagt sie ihm, ich habe von dir niemals Gutes gesehen. Barakallahu fikum, sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und aufpassen. Und sollte man, wenn sowas passiert, wenn ein Ereignis passiert, was nicht normal ist, dann sollte man Allah um Verzeihung und Vergebung bitten, weil der Prophet uns das beigebracht hat, für Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Das ist unsere Haltung. Die Khutbah übrigens zu Al-Kusuf, das ist eine Khutbah, eine Rede. Ohne Pause dazwischen zu machen und so weiter. Nur eine Rede. Und das ist nach dem Gebet, nicht vor dem Gebet. Wallahu ta'ala ala wa alam. Das ist alles diesbezüglich. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und somit haben wir auch Salat al-Kusuf zu Ende. Das sollte man nicht viel, das ist ein Gebet, zwei Raka'a. Aber diese Spezielle in diesem Gebet ist, dass diese zwei Raka'a nicht aus einem Verbeugen bestehen, sondern zwei oder drei oder vier. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Dann haben wir es hier, tfaddal, na. Wie ist das mit dem Gebet? Sollte man sofort beten, wenn man das sieht, oder kann man das von der Anschlag im Laufe des Tages machen? Ja, eigentlich sofort, tfaddal. Eigentlich sofort. Ja. Du hast ja der Alain bekommen, ma tun wir denn mit dem Kusuf, das Kusuf bil Ayn Mujarrad, die Anha, die Halbiyada sahih, oder? والله يا أخي هم يقولون أنه الله أعلم على كل دي erste Frage vom Bruder ist genug dass man später auch zum Beispiel betet oder vorher betet eigentlich man sollte beten wenn man so ein Finsternis bestätigt hat betrachtet hat der Bruder sagt ja wie ist das kann man anschauen weil die sagen wenn so ein Finsternis passiert da kann man nicht mit den Augen anschauen weil das schädlich für die Augen sind Eigentlich, ich meine, wie haben die Leute das gesehen damals? Aber es kann sein, dass in unserer Zeit das schädlich geworden ist. Du weißt ja, es gibt überall Umweltverschmutzung und die Lage ist anders geworden als früher vielleicht. Früher waren sie anders, aber jetzt sind wir. Das bedeutet, man sollte das schon annehmen, dass man nicht mit bloßen Augen in die Sonne blickt und lange blickt, wenn es zu Sonnenfinsternis gekommen ist. Wallahu a'lam. Ja. Ja. Ja, aber die Khutbah von Al-Kusuf, man kann nicht sagen, dass es Pflicht. Aber wenn man daran teilnimmt, dann soll man sich auch so verhalten. Ja, genau. Gelten die gleichen Regeln wie Khutbah al-Jum'ah, sollte man zu hören und sowas. Man kann nicht sagen, dass es Pflicht, aber mindestens, dass man zuhört und sowas, dass man in sich reingeht und überlegt, ja, so weil wir diese Sonne und dieser Mond, die immer mit bester sozusagen Barakallahu fikum, Rechnungen um die Erde in Laufbahn nehmen, die kommen und subhanallah, das passiert alles anders. Sekunden passiert alles anders. Deshalb sollte man sich überlegen. Wer hat das gemacht, das Ganze? Und das kann sofort auch mit uns, das kann mit uns auch die Strafe passieren. Deshalb soll man aufpassen, Barakallahu fikum. Und das ist der Sinn. Kann man dieses Finsternisgebet auch allein beten oder nur in Gemeinschaft? Eigentlich sollte man in Gemeinschaft beten. Aber wenn man zum Beispiel verhindert ist, da kann eine Frau zu Hause beten. Ja, da kann sie allein beten. Oder wenn man verhindert ist, da kann man auch allein beten. Wallahu ta'ala ala wa ala. Es gibt keine Einwände. Aber natürlich mit As-Salatu Jami'a ist besser, dass das die Leute, weil Asma erwähnt hat, dass sie reingekommen ist während Finsternis und da hat sie gesehen, Aisha hat gebetet. Die hat sie gefragt. Aisha hat nur gezeigt mit ihrer Hand. Denn halt du salla jama'a, halt du salla furada, la basa an tu salla furada. Denn Asma radhiyallahu anha dakhalat ala Aisha fa wajadaha tusalli, kanat salat kusuf. Fa qalat laha madha taf'alin? Fa asharat ilayha Aisha. Ishara, lanha kanat tusalli hadhihi as-sala. Na'am. Shara wal yani al-qur'an awwal tawil as-sala. Qira'a. Eh. Wa thani al-qur'an kamal fi hadha al-qur'an. تطيل في الركوع نفس أمور الركوع في الركوع ما في دعاء في السجود في دعاء ولما تركع ما تقول تركع تقول سبحان ربي العلى سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ربي اغفر لي وهكذا يعني دعاء لنفسه بعدين ثاني حبيبي سبحان الله، كان يتأول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وسبحانك اللهم ربي اغفر لي، كان يتأولها. Macht man in Ruku' Bittgebet, wenn man betet? Eigentlich Bittgebet machst du in Sujud. Aber du kannst die verschiedenen Arten von Erwähnungen in Ruku' sagen. Zum Beispiel Subbuh Quddus Rabbil Malaikati wa Ruh, Subhana Rabbi Al-Azim, Subhanallah wa bihamdih Rabbi Ighfirli, oder Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Rabbi Ighfirli. Kann man alles sagen. Aber Bittgebet an sich selbst machst du in Sujud, weil du in Sujud auch lange machst. Nicht nur in Rukur. Ist das Finstern ein Vorzeichen der Stunde, wenn so viele passieren? Ja. Wenn viele Finsternisse und sowas passieren, das bedeutet das auch ein Vorzeichen der Stunde. Natürlich. يعني هل كثرة الخسوف والكسوف دليل على اقتراب الساعة؟ نعم، هذا دليل على اقتراب الساعة. تفضل. شيخ، إذا واحد غير ما خشاف الكسوف بس ما يعمل، مثلا حدث كسوف في بابلي، نحن ما دخلنا. المهم يعني المكان شو؟ إذا كان الخسوف في مكان آخر ونحن ما مر علينا، نحن مو مجبرين على الصلاة. بارك الله فيكم. wenn ein Finsternis in einem anderen Ort passiert, zum Beispiel du bist in Deutschland und passiert etwas, angenommen in Afrika, musst du beten? Nein, du musst nicht beten. Nur die Zeichen. خير إن شاء الله. Ist Finsternis Ermahnung? Natürlich, was sagen wir die ganze Zeit? يعني هل الكسوف والخسوف هي للتخويف؟ اي طبيعي. شلون نحكي صار مثلا؟ لك على القبر والأطول خير. Das war alles, inshallah. Und wir sind sehr gut in der Zeit, weil wir normalerweise eine Stunde machen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja, es kann kommen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli lahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallimun kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله. شيخ جون. لا كي ما قشيت حكيت او بس معلش غدا عندنا عطلة عن مورجن اسباير تاج باي اونس نو باي اونس ان سكس ها Busum Bettag. Busum ist Schlaftag. Ist es morgen dieser Männertag? Nein, das ist Kingston Männertag. Das ist Kirchentag. Busum Bettag, okay. Tag der Reue. Reue ist eigentlich. Taubertag. Doch, morgen ist Unterricht, Barakallahu fik. Morgen ist Unterricht. Herr Inshallah, Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Es kann sein, dass ich in einer Stunde wiederkomme. Aber eine Stunde.